Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 5, 434, an Goethe, Jena, den 6. März 1798. Aus Ihren mir neu eröffneten Vorsätzen muss ich schließen, dass Sie noch eine gute Weile lang auf dem wissenschaftlichen Felde bleiben werden, welches mir für die poetische Ausübung leid tut, so sehr ich auch den Nutzen und die Notwendigkeit davon einsehe. Ihre vielen und reichen Erfahrungen und Reflexionen über Natur und Kunst und über das dritte Idealische, was beide zuletzt zusammenknüpft, müssen ausgesprochen geordnet und festgehalten werden. Es sind sonst nur Lasten, die ihnen im Wege liegen. Aber die Unternehmung wird weitläufig werden und aus Arbeit wird sich Arbeit erzeugen. Bis jetzt habe ich noch keinen klaren Begriff von den Grenzen, die Sie dem Werk setzen werden, unbeschadet seines Anspruchs auf eine gewisse umfassende Vollständigkeit, ein Anspruch, der schon in Ihrer Natur liegt, wenn auch der Gegenstand ihn nicht machte. Ich erwarte daher Ihr Schema darüber mit großer Begierde. Dieses wird mir denn auch den Ort schon zeigen, wo ich mit meinen Ideen auf eine mit dem Ganzen übereinstimmende Weise eintreten kann. Mit Vergnügen werde ich den Anteil daran nehmen, den Sie mir bestimmen, und da es einmal ein gesellschaftliches Werk ist, so kann es recht gut sein, dass auch der dritte Mann spricht. Selbst der Rigorismus, der darin herrschen wird, gewinnt mehr Eingang, wenn eine vielfältigere Ansicht und Einkleidung dabei ist. Immer aber wird das Werk in einer bestimmten Opposition mit dem Zeitalter bleiben, und da an eine gütliche Auskunft nicht zu denken ist, so wäre die Frage, ob man den Krieg nicht lieber dezidiert erklären und durch die Schärfe des Gesetzes sowohl als der Justiz das Werk desto pikanter machen sollte, doch darüber mündlich ein mehreres, wenn ich erst mehr von dem Plane weiß. Ich selbst hoffe, nach meiner jetzigen ziemlich langen poetischen Praxis, die mir viele Erfahrungen mehr verschafft hat, mit gutem Erfolg zum Raisonnement zurückzukehren. Meine Frau spricht Sie heute, wie sie hofft, warum ich Sie sehr beneide, denn ich kann wohl sagen, dass mich recht herzlich verlangt, Sie wieder von Angesicht zu sehen. Das Reskript, das mich zum Professor Ordinarius macht, ist endlich von Coburg angekommen, und so sehe ich mich in kurzer Zeit mit mehreren Würden bekleidet, von denen ich nur wünschte, dass sie mich wärmer hielten. Leben Sie recht wohl, grüßen Sie Meiern und schreiben Sie mir bald, dass ich Sie erwarten darf. SCH